hab dich einmal geküsst, ich hab dich zweimal geküsst. Doch erst beim dritten Kuss hab ich gewusst, wie süß du bist. Ich hab dich einmal gefragt, ich hab dich zweimal gefragt. Doch erst beim dritten Mal hast du mir endlich ja gesagt. Der gute Mond am Himmel sah das erste Rendezvous. Bei jedem Kuss drückt er verschmitzt das linke Auge zu. Ich hab dich einmal geküsst, ich hab dich zweimal geküsst. Doch erst beim dritten Kuss hab ich gewusst, wie süß du bist.